Die Sendungen im Nerd-Nerd-Nerd-Podcast-Network sollen auch zukünftig für euch kostenfrei bleiben. Ihr könnt uns unter anderem durch das Spenden von Autokredits unterstützen. Die Links dazu findet ihr am Rand des Blogs. Auf unseren Amazon-Wunschzetteln wartet daneben viel Review-Material für kommende Sendungen. Ebenso könnt ihr über Feedback, Fragen oder Themenvorschläge direkt Einfluss auf den Inhalt der verschiedenen Sendungen nehmen. Wie ihr uns erreichen könnt, findet ihr auf nerd-nerd-nerd.blogsport.de. Erzählt auch euren Freunden und Familien von uns. Vielen Dank! Super Friends, the legendary Superpower Show. Hallo. Hallo. Ja, hallo. Es war keine Müdigkeit vorschützen. Wir müssen noch eine Nachtschicht ableisten diesen Monat. Das schaffen wir. Das ist das letzte Mal für diesen Monat. Ist ja auch erst Mitternacht. Genau, irgendwo auf der Welt ist es gerade noch später. Ja, können wir ruhig noch einen Podcast aufnehmen. In the Great Hall of the Justice League, there are assembled the world's four greatest heroes, created from the cosmic legends of the universe. Superman, Wonder Woman, Batman, Aquaman, and those three junior super friends, Wendy, Marvin, and Wonder Dog. Their mission, to fight injustice, to right that which is wrong, and to serve all mankind. Hallo und herzlich willkommen bei der Nachtschicht von Nerd, Nerd, Nerd, dem übernächtigten Kino-Podcast. Ja, wie so oft kommen wir aus dem Kino und das... Wir hätten auch morgen Nachmittag, aber das wäre uns alles zu eng gewesen. Und da hattest du gesagt, vielleicht sind dann die Eindrücke weg. Und ja. Das ist ein Risiko, was durchaus da ist. Und ja, wir haben Justice League gesehen. Ja. Ich bin übrigens Steffen, das ist Kati. Hallo. Hallo. und für Spoilern. So, ja. Dann haben wir schon mal so die absoluten grundsätzlichen Dinge hier abgehandelt. Nee, wir haben Justice League gesehen. Läuft jetzt irgendwie auch seit dieser Woche auf Deutsch und auf Englisch irgendwie seit heute, glaube ich, tatsächlich. Mhm. Also in Amerika. Und ja, ganz zur Premiere haben wir es diesmal nicht geschafft. Das versuchen wir ja immer so nach Möglichkeit. Und es ist uns diesmal nicht gelungen, weil ist halt so. Und aber dann eben so früh wie möglich nachholen. Ich habe ja wirklich fast 10 Jahre auf diesen Film gewartet. Ja. Anna, ich habe mal irgendwann vor Jahren, als es da die Möglichkeit gab, sich das runterzuladen, mein Twitter-Archiv runtergeladen. Mhm. Und habe dann so geguckt, was waren so meine ersten Tweets. Und ich bin, glaube ich, so 2008 oder 2009 an zu twittern angefangen. Mhm. Ich glaube 2009, weil ich habe neulich irgendwie eine Mail gekriegt, ich würde seit 8 Jahren twittern. Und da habe ich schon über den Justice League-Film geredet auf Twitter und habe mich drüber gefreut und das Casting bejubelt und dies und das. Ja. Ja. Weiß ich nicht, ihr könnt euch das mal im Internet zusammenklicken. Es ist eine wilde Geschichte. Und jetzt haben wir ihn heute tatsächlich gesehen und es war einer der Gründe, warum ich halt sehr verhalten dieser ganzen Geschichte gegenüber gewesen bin, war vor allem der Grund, weil das jetzt der mittlerweile fünfte Film innerhalb dieser Kinoreihe, dem sogenannten DCEU ist. Und ich weiß noch, dass wir 2014, ich muss ein bisschen weiter ausholen, tut mir leid, in einem Nerd-Nerd-Nerd-Podcast schon mal so über DCs Pläne geredet haben und da waren auch die ersten Filme, ich glaube Batman wie Superman war noch nicht raus, aber Man of Steel war schon raus und hatte so seine Nachwehen hinterlassen und 2014 haben wir halt an diesem geplanten DCEU schon kein gutes Haar mehr gelassen. Weil wir gesagt haben, ey, ihr habt hier so viel Scheiße vor und ihr kriegt es einfach nicht gebacken. Und es ist einfach nur übereilt und viel zu viel auf einmal. Und ich habe damals die Prognose gestellt, dass der erste Justice League der Film sein würde, oder doch sein würde, mit dem Warner-DC den ganzen Kinoplan wieder umschmeißen würde. Und das ist nicht passiert. Und das finde ich spannend. Also das ist eine Prognose, die ich vor ungefähr 3 Jahren getroffen habe, also auch zum Nachhören. Ne, die Folge kann man noch nachhören, die kommt von 2014. Dass diese Prognose nicht eingetreten ist. Und wir versuchen heute mal zu klären, ob das eine gute Sache ist oder nicht. Okay. Mit welchem Gefühl bist du in den Film reingegangen? Mitleid? Mit wem? Mit dir. Mit mir? Nein. Ich konnte jetzt wirklich über Wochen beobachten, wie du dich so ein bisschen vor diesem Film gefürchtet hast und drauf gefreut und dann wieder gefürchtet und drauf gefreut und wieder gefürchtet und versucht hast, dich nicht spoilern zu lassen und trotzdem einen Eindruck zu gewinnen, wie er ankommt und alles. Und ich selber bin ja eher, also wenn ich überhaupt was an Comics gelesen habe, dann tendenziell eher Marvel-Comics. Das heißt, ich habe zu den DC-Figuren, vor allem so wie sie in dem Justice League-Film auftauchen, weit weniger Bindung als zu irgendwelchen Marvel-Figuren oder als du sie hast zu den DC-Figuren. Ich hatte bisher noch keinen einzigen Affleck-Batman-Film gesehen. Also ich habe Batman wie Superman nach wie vor nicht gesehen. War gespannt darauf, wie das wirkt. Ich habe tatsächlich einen aus der Man of Steel-Reihe gesehen. Den ersten, es gibt ja nur den einen. Ist das der erste? Irgendwo gibt es doch einen Film, wo er ein Kind hat. Wo angedeutet wird, dass Lois Lane ein Kind hat, das sein. Ja, das ist der Superman davor, das ist der Brandon Routh Superman. Okay. Da waren aber auch schon keine Farben drin. Ging. Ja, und für mich selber habe ich irgendwie gedacht, so, naja, mal gucken, was kommt. Wir haben kurz vorher jetzt tatsächlich endlich geschafft, Wonder Woman zu gucken. Wir haben also am Sonntag, also ziemlich genau vor 5 oder 6 Tagen, genau, Wonder Woman nachgeholt. Danke nochmal an die Sofamaden für den Code. Genau, und das war echt schick. Wonder Woman können wir gerne im Vorbeigehen, wenn wir über den Film reden, auch gerne nochmal besprechen. Mhm. Gucken, was, also ich möchte spoilern, gucken, was Wonder Woman besser gemacht hat als Justice League. Ja. Ja. Und jedenfalls war das aber was, worauf ich mich gefreut habe, nämlich Gal Gadot wiederzusehen als Wonder Woman, Diana Prince. Wo ich gesagt habe, wenn die genügend Screentime hat in der Justice League, und sie es nicht völlig versauen als Figur, dann bin ich eigentlich ganz zufrieden. Also ich habe nicht viele Erwartungen gehabt und ja. Ich war sehr nervös, bevor wir heute ins Kino gegangen sind. Denn so die allererste Meldung, so Anfang der Woche, da hatten wir gerade Wonder Woman durch. Dann kamen so die ersten Meldungen auf Twitter, also gerade aus Amerika, von den Reviewern oder... Ja, also John Schnapp war mit einer der ersten, die ich da gelesen habe. Und der hatte so 3 Fotos gepostet, so ein freudiges, ein so ein kritisches und nochmal so ein gematschtes Gesicht. Und seine Bottomline war bumpy, aber also irgendwie so wackelig, aber insgesamt gut. Na, dazu muss man sagen, dass John Schnapp aber auch relativ begeisterungsfähig ist, ein unheimlich großer Comic-Fan ist und sehr enthusiastisch ist. Das will ich ihm nicht vorwerfen. Jeder hat seine eigene oder ihre eigene Herangehensweise an Dinge und wie man Popkultur auch wahrnimmt. Das muss nicht für alle gelten. Und das ist auch nicht falsch oder richtig, sondern wenn jemand enthusiastisch für ein Thema ist, dann ist das halt einfach so. Ob man selber da jetzt hintersteht oder nicht, keine Ahnung. Aber die Meldungen haben sich im Grunde genommen nicht gedeckt. Also so wie es bei Wonder Woman gewesen ist, wo der absolute Tenor gewesen ist. Großartiger Film, absolute Hoffnungsträger des DCEU und so weiter und so fort. Das war nicht die Meinung, die ankam, sondern eigentlich eher so dieses, ja, es ist ein Wechselbad der Gefühle, es ist ein Auf und Ab und auch so die ersten Screenings waren eher verhalten. Also ich habe gehört, also positive Screenings insgesamt, Test-Screenings, ähnlich gut wie bei Wonder Woman und wir gucken gleich mal, ob es so ähnlich ist und wir haben heute wirklich gesessen und ich will eine Sache vorwegnehmen, ich war insgesamt positiv überrascht, also von dem, was da heute Abend im Kino passiert ist. Gut, willst du mal so ein bisschen den Plot zusammenfassen? Der Plot. der Plot ist folgender: Ein uralter Feind der Menschen, genannt Steppenwolf, ist mehr oder weniger wieder auferstanden, weil das Licht von der Erde verschwunden ist, zumindest scheint es so, also eine große Dunkelheit ist über die Erde gekommen, eine alte Prophezeiung, hat diesen Zeitpunkt auch angekündigt. Und Steppenwolf war schon mal auf der Erde, hatte da großes Chaos angerichtet und versucht, mit Hilfe der Motherboxes oder Motherboxen insgesamt so eine Art Terraforming vorzunehmen und die Welt quasi die Erde zu unterwerfen, zu versklaven und nach seinem Gutdünken zu verändern. Und das sah nicht unbedingt viel menschliches Leben vor. Er konnte damals aufgehalten werden, dass die drei Motherboxes, die es gab, wurden aufgeteilt und einmal den Atlantiern gegeben, den Amazonen eine und eine haben Menschen irgendwo vergraben, damit die nicht wieder zusammengefügt und eingesetzt werden können. Und jetzt ist aber eben nach Batman wie Superman setzt Justice League ein. Das heißt, Superman ist weg und das ist so ein bisschen der Aufhänger von wegen, das Licht ist von der Welt verschwunden, die Menschen haben auch gar keine Hoffnung mehr und so. Und die dunkle Zeit bricht an, in der Steppenwolf wieder aufersteht. Das tut er auch sehr eindrucksvoll auf Themyscira. Macht dann erstmal ziemlich viele von den Amazonen platt und eignet sich die erste Motherbox an. Das Ganze wiederholt sich nicht ganz so blutig in Atlantis. Und die Menschenbox will er sich auch noch holen. Und der erste, der es mitbekommt, ist Bruce Wayne. Beziehungsweise auch der zweite, Diana Prince, weiß auch relativ zeitig Bescheid. Und die beiden tun sich auch zusammen, um eine Justice League zu formen, eine Einheit zu formen mit anderen Leuten, die Superkräfte haben oder besondere Fähigkeiten, um nach Möglichkeit Steppenwolf und auch dieses Terraforming zu stoppen und zu verhindern. Ja, das tun die. Sie suchen und finden und begeistern sofort Barry Allen, auch als Flash bekannt. Sie machen den Cyborg auf sich aufmerksam, Victor, der aber am Anfang noch recht zögerlich ist. Bruce Wayne spürt Aquaman auf. Arthur Curry, der so gar keinen Bock hat, mit den anderen zu spielen. Und Superman ist tot. Genau, und Diana Prince schließt sich sehr freiwillig und sehr schnell Bruce Wayne an, um eben die Justice League zu gründen. Ist auch diejenige, die den Cyborg davon überzeugen kann, sich anzuschließen. Und warum Aquaman dann letzten Endes doch mitspielt, ist so ein bisschen im Unklaren geblieben, fand ich. Also ja, die Motherbox, die die Atlantia beschützen sollten, ist geklaut worden und danach ist er im Team, aber irgendwie... Ja, es gibt noch so ein paar andere Dinge, die sich nicht wirklich erschließen. Nee. Der Film fing richtig gut an. Mhm. Ich habe das erste Drittel fast durchgängig komplett genossen. Also da waren Lacher drin, die gut funktioniert haben. Viel Slapstick. Mhm. Also was ich dem DCU gar nicht mehr zugetraut habe. Es war zu Teilen schon albern auf dem Level vom Marvel Cinematic Universe. Also es gibt so diese erste Anfangsszene, wo Batman dann erstmal so scheinbar so einen Verbrecher eben stellt und damit aber eigentlich einen Parademon, also einen dieser Soldaten von Steppenwolf, anlocken möchte, indem er ihn einfach Angst ausschwitzen lässt. Und der explodiert dann irgendwann, der Parademon, und dann hüpft dann so der gefesselte Schurke noch so ins Bild. Schön. Und also das fand ich großartig. Das hat mir Spaß gemacht. Mhm. Das waren so Momente, wo ich gedacht habe, okay, das ist ein Comic, das ist ein Comicfilm. Mhm. Also da, wo man es für mich bei Thor ein bisschen übertrieben hat, war das genau das, was mir immer gefehlt hat, so diese Leichtigkeit. Mhm. So nach dem Motto, auch einzusehen, dass es verdammt noch eins Comicfiguren sind und dass auch Batman eine Comicfigur ist. Nolan hat 3 Filme gemacht, wo er versucht hat, das realistischer aufzuziehen. Das ist ihm im Großteil gelungen und das ist gemacht worden, aber bitte, das ist ein Universum, wo du einen in roten Unterhosen durch die Gegend oder blauen Unterhosen durch die Gegend fliegen siehst. Na, dann macht ein Comic-Universum. Es ist bunt, also es ist trotzdem ist alles ja grau und grau ist, da kommen wir da auch nochmal zu. Es ist dann ja doch noch relativ bunt. So, und also dafür, dass es sich so ernst nimmt. Und das ist ja halt diese Schere, die auch bei den ersten paar Filmen bei mir so aufgegangen sind. Da ist eine Figur wie Harley Quinn, die kichert und lacht und auf einmal sind da irgendwelche Monster in Suicide Squad. Und das passt einfach alles gar nicht mehr zusammen. Und das war so die ersten Momente auch und auch so die Einführung von Victor, der einfach am Ende ist, der einfach keinen Lebenswillen mehr hat, der sich unwohl fühlt mit dem, wie er ist und nicht rausgehen möchte und über die Justice League einfach merkt, okay, da sind Leute, die sind genauso anders wie ich und genauso speziell, genauso besonders und dann in diesem Team auch über den Film hinaus oder über die Laufzeit des Films so rum, dann eben auch merkt, dass er da ja Freunde hat oder sowas. Ne? Genau, und das sind so Dinge, die haben mir, also im ersten Drittel waren da sehr, sehr viele gute, schöne, kleine Momente drin. Klar, man hat immer so ein paar Dinge, die haben auch im Laufen, die mir persönlich halt im Vorfeld schon richtig auf die Nerven gegangen sind. Also Barry Allen ist ja einfach ein trotteliger Idiot, der einfach nur vor sich hin blabbert und Müll redet. Also dieser Barry Allen ist die schlimmste Darstellung dieser Figur, die ich jemals gesehen habe. Sicherlich, also Barry Allen ist auch in den Comics immer so der, der so ein bisschen immer so einen leichten, lockeren Spruch auf den Lippen hat. So ein bisschen so wie Spider-Man auch. Ne? Die beiden könnten sich ganz gut verstehen mit den Quips und so. Und das ist Barry Allen auch. Aber Barry Allen ist scharfsinnig. Barry Allen ist hochintelligent. Und das ist dieser Barry Allen nicht. Ganz im Gegenteil. Klar, die stehen alle noch am Anfang ihrer Superheldinnenkarriere und haben noch nicht die Erfahrung. Aber Unsicherheit und Unerfahrenheit heißt nicht, dass jemand rumblödeln und rumeiern muss. Das ist nicht das Gleiche. Das ist das. Ne? Ezra Miller macht in der Darstellung dieser Figur keinen guten Job. Und das ändert sich auch nicht. Und das liegt vor allem an seinem Kostüm, in dem er sich so gut wie überhaupt nicht bewegen kann. Also das ist ein richtig schlimmes Problem. Oh. Das Gleiche gilt auch für Ben Affleck, wann immer er in diesem Kostüm steckt, also der Starkste durch die Gegend. Also er sieht unfassbar plump aus. Ja, das war unfassbar. Das erste, also wirklich, er ist ja wirklich die erste von den Superheldenfiguren, die auftaucht im Film. Wie gesagt, ich hatte Batman wie Superman nicht gesehen. Und ich dachte, scheiße, sieht der plump aus. Also da hätte eine Marionette eleganter gewirkt, ganz ehrlich. Ich war auch ein bisschen erschrocken. Ich habe Ben Affleck lange nicht mehr gesehen, habe ich festgestellt. Er ist ganz schön alt geworden und auch ein bisschen dick. Nee, das gehört zur Rolle, glaube ich. Tatsächlich gar nicht dick, das ist tatsächlich Muskelmasse. Also die Einstiegsszene in Batman wie Superman, da fährt er eben mit dem Auto durch Metropolis und steigt dann irgendwann aus und er ist einfach eine Kante für den Film. Also er musste die Muskelmasse auch antrainieren. Also man sieht ihn da auch mehr oder weniger halbnackt dann irgendwann auch, während er trainiert. Und also der ist halt wirklich eine Kante für den Film. Ich habe neulich noch das Red Carpet Event gesehen und da war er auch so Kante, zwei Mantel, weil es kalt war, aber halt mit dem Kostüm und dann nochmal so aufgesetzte Muskeln und Rüstung und dies und das, das sieht aus, als, weiß ich nicht, wird so einer in so einem aufblasbaren Sumo-Anzug durch die Gegend rollen. Das hat mich ein bisschen an den, ich vergesse immer seinen Namen, aus dem Tim Burton Batman mit George Clooney erinnert, der Handlanger von Poison Ivy. Bane. Der, in dem Film ist er ja auch so ein aufgepumpter irgendwas. Genau. Ne? So ein bisschen, das war so das Erste, wo ich dachte, so, da fehlt nicht viel. Nee. und tatsächlich meinte ich mit Dick auch eher so das Wirken im Gesicht. Also ich habe Ben Affleck einfach, als der Junge war der viel. Ich kenne ihn aus sowas wie Good Will Hunting und sowas. Gut. Das ist so die Zeit, aus der ich Ben Affleck präsent habe. Da liegen jetzt einfach Jahrzehnte dazwischen. Ja, okay. Das schlägt sich auch im Gesicht nieder. Also ich musste echt dreimal hingucken und dachte so, ist er das? Haben sie das verändert? Ach ja, gut, dass du das ansprichst. Gut, dass du das ansprichst in seinem Gesicht. Ob die irgendwas verändert haben mit irgendjemandem ins Gesicht. Was war denn da? War da nicht irgendwas mit einem Schnauzbart? Die absolut erste Szene ist irgendwie so angeblich mit einem Handy gewackelt. Da sind irgendwie zwei oder drei Kinder, die ein Video von Superman machen, wie er gerade jemanden gerettet hat. So. Und A, sieht das nicht mal so aus, als wäre das mit dem Handy gefilmt, sondern einfach mit einer normalen Kamera und das Bild ist ein ganz kleines bisschen verwackelt. Und irgendwann dreht sich Superman um. Und was halt, wenn ich DC Warner gewesen wäre, hätte ich die Schnauze gehalten, hätte nichts davon gesagt, weil hätten sich im Kino gewundert, aber hätten nicht gewusst, wieso. Die hatten Henry Cavill den Schnauzbart wegretuschiert. Und das sieht scheiße aus, den ganzen Film über. Thema zu Ende. Es sieht einfach scheiße aus. In der Tat. Es wird auch nicht. Irgendwann habe ich gesagt, er soll aufhören zu reden, weil es so scheiße. Wenn er nichts gesagt hat, war das kein Problem. Mhm. Weil das konnten sie ganz gut machen. Aber man ist als Mensch so gewohnt, auf die Mundpartie eines anderen Menschen zu gucken, dass dann das sofort auffällt, wenn es so Unregelmäßigkeiten gibt. Das war die dümmste Idee, die haben konnten. Der hätte den Schnauzer abrasieren sollen. Hätten sie eine Million drauflegen können. Und für den anderen Film, wofür er den Schnauzbart hat, hätten sie den Schnauzbart draufretuschieren müssen. Ist doch viel einfacher. Ja, oder ankleben. Mein Gott, Maskenbildnerei ist mittlerweile so großartig. Sei es drum. Und ja, Superman kommt irgendwann zurück. Und das ist so der Punkt, wo es für mich dann auch wirklich lächerlich wird. Die haben dann irgendwann das Team zusammengestellt und festen dann den Plan, okay, um der Welt die Stärke und die Hoffnung wiederzugeben und um gegen diese Alien-Invasion von Steppenwolf und seinen Parademons überhaupt ankommen zu können, müssen wir Superman wiederbeleben. Und ich habe die ganze Zeit nur darauf gewartet, dass irgendwie so die Mesh-Melodie kommt. Und dann kommt nämlich, Barry Allen in so einem Anzug. Cyborg verändert irgendwelche Daten, damit die da in diese Stützpunkt, in dieses kryptonische Raumschiff, was ja seit Man of Steel da rumsteht, dass sie da reinkommen. Und dann ziehen sie da ein, klauen, also buddeln, das war das Schlimmste, buddeln Superman aus. Diese Szene hat mich so leiden lassen. Die war schlimm. Barry und Cyborg, also Victor, buddeln dann wirklich in so einer Nacht- und Nebelaktion Superman aus. Und ich dachte, das ist jetzt nicht euer Ernst. Das ist Störung der, das ist, also hart über der Grenze vom guten Geschmack. Also jemand derartig auszubuddeln, das hätte man mit dem Drehbuch anders lösen können. Mhm. Also wegen meiner Lex Luthor mit einbauen, der Superman schon vor einem halben Jahr ausgebuddelt hat. Mhm. Lass es den Schurken machen und dann holen die sich das, wie es in den Comics ja auch gewesen ist, die Leiche woanders her. Ja. Ne? Also das war ein Moment, wo ich dachte, ihr buddelt jetzt nicht gerade wirklich einen toten Mann aus. Der ja wirklich de facto in diesem Universum hundertprozentig tot gewesen ist. Ja. Nicht so wie in den Comics, wo er im Grunde genommen nur seine ganze Energie verbraucht hat und dann in so einem Regenerationsschlaf nach dem Kampf gegen Doomsday. Ne? Genau, so nach dem Kampf gegen Doomsday war Superman ja wirklich scheintot. Aber der hat halt noch gelebt und war in so einem Regenerationsschlaf. Und hier buddeln die wirklich einen toten Menschen aus. Und ich dachte, das ist nicht euer Ernst. Und der Film nutzt es auch noch, um so ein bisschen dieses Socially Awkward von beiden, Victor und Barry, zu pushen, darzustellen, wo ich dachte, so Leute, das ist jetzt irgendwie, nee. Und ich habe tatsächlich, weil du von Barry Allen als Figur oder Flash als Figur angesprochen hast, ich hatte einen ganz kurzen Moment Hoffnung, dass sie die Figur noch hinkriegen. Das ist, was ich im Trailer gesehen habe, Ausrutscher sind. Nein. In dem Gespräch mit Bruce Wayne, der ihn anheuern will, Barry Allen erklärt, dass die Leute so langsam für ihn sind und er nicht. Und ich dachte so, okay, das ist ein Ansatz, um so ein bisschen socially awkward zu erklären im Zweifelsfall, dass er so hochintelligent ist, dass das andere zu langsam für ihn sind. Ich will nicht despektierlich klingen und das soll auch bitte keine negative Darstellung sein. Barry Allen, also in dieser Vorstellungsszene, wo Batman und also Batman ihn rekrutiert, also so wie Barry beschrieben hat, wie er mit Menschen nicht klarkommt, habe ich die Vermutung, dass die versuchen, Barry als Autisten darzustellen. Mhm. Oder zumindest sprechen sie nicht aus, aber das irgendwie dass es vielleicht die Art ist, wie diese Figur angelegt ist. Und ich finde, in Power Rangers, da ist ja auch, ich glaube, Billy, weil er im Spektrum hat er ja erwähnt, und da kriegen sie das ganz gut hin. Der ist ein bisschen übereifrig, sehr nerdig, ein bisschen verschlossen, auch socially awkward, aber unheimlich sympathisch dabei. Ja. Barry geht einfach nur auf den Sack. Ja. Es ist unfassbar. Das ist tatsächlich das. Es bricht auch sofort in der Szene schon wieder auf. Ja. Also es war so ein Bruchteil, wo ich dachte, ihr kriegt's noch hin. Ah, nein, ihr kriegt's nicht hin. Okay, ich hab's versaut. Ich fand das wahnsinnig schade. Ich dachte, so wirklich so ein Moment war da, wo ich dachte, okay, ihr habt euch was gedacht bei der Figur. Ja. Nee, habt ihr nicht. Ihr wolltet nur Barry Allen vielleicht als Comic Relief drin haben. Genau. Und das ist gemacht. Das ist gemacht worden in vorherigen Verfilmungen, also in animierten Verfilmungen gemacht worden, wenn, weiß ich nicht, Green Lantern irgendwas erklärt oder jemand anderes mit wissenschaftlichen Begriffen kommt oder sowas, dass Barry Allen sagt irgendwie, ja, some of us don't speak Star Trek oder sowas. Mhm. Ne? So, solche Sprüche kommen von ihm schon nochmal, so, weil er einfach sagt, so, ja, mit eurem Techno-Bubble komme ich nicht klar. Er ist zwar auch Wissenschaftler, aber er ist eben nicht der Wissenschaftler, für den er in diesem Film leider auch fälschlicherweise dann dargestellt wird. Mhm. Weil er sagt irgendwann im Film, alles, was er bisher gemacht hat, war Leute so ein bisschen wegzuschubsen vom Bus oder irgendwie sowas, als er dann plötzlich in den ersten Kampf gezogen wird. Und Batman sagt, nicht kämpfen, reingehen, einen retten und dann überlegen. Mhm. So, ne? Das ist das, was die Ansage, die er von Batman bekommt. Mhm. Und dann auch nach und nach befolgt. Da entsteht so ein bisschen Charakterwachstum in der Sekunde, weil in ihm so der Held auch geweckt wird. Mhm. Der hat zwar schon eine Rüstung, wo er die hat, keine Ahnung, hat er sich selber gebastelt. Vom Schlittschuhlaufen, hat er doch erzählt. Ja. Also keine Ahnung, was das wo das herkam. Aber also wirklich Erfahrung als Superheld scheint dieser Barry Allen noch nicht zu haben. Mhm. Also der benutzt seine Kräfte nur, um sich seine Pizza zu klauen. Ja, ne? Also so wirkte er auch tatsächlich. Und das fand ich echt schade. Ich habe auch, das war so der zweite Moment, als er dann anfing zu begreifen, okay, nachdem ich den einen rausgehe, ich kann es. Ich kann auch meiner Kraft, meiner Schnelligkeit vertrauen. Und fängt an, die Leute wirklich einzeln nacheinander rauszuholen. Also nicht dieses, ich muss alles auf einmal schaffen. Ich bin schnell genug, um die Sachen auch nacheinander machen zu können, während die sich da immer noch dabei sind, den einen Treffer auf der Nase zu landen im Prinzip. Aber auch das ist halt einfach wieder weggebrochen so. Das war so ein kurzer Moment und der brach wieder ab und das war sehr schade. Ja. Ja, und auch so diese Szene, die aus dem Trailer kommt, wo sie dann eben mit Commissioner Gordon auf dem Dach stehen. Und also Commissioner Gordon dreht sich um, alle sind weg, nur Barry Allen bleibt stehen. Und also du siehst einfach, dass er sich in dem Kostüm nicht bewegen kann. Also er bleibt im Grunde auf der Stelle stehen und dreht sich so im Ganzen leicht nach links und rechts, um den Kopf irgendwie an die Seite zu bekommen. Und dann entsteht eben diese furchtbare Szene aus dem Trailer, die wirklich oberpeinlich gewesen ganz ist. Also habe ich also wirklich beide Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Ja. Das Kino war auch relativ leise in dem Moment, weil einfach jeder den Gag schon kannte, wenn er gesessen hatte. Ganz schlimm auch fand ich die Szenen, in denen man sieht, wie er läuft, also wie er wirklich schnell ist durch die Gegend. Und sein Laufstil sieht aber eher so aus, als würde er nach vorne fallen und kaum die Gliedmaßen hinterher bekommen. Also das kriegen die selbst in der Flash-TV-Serie, wo du auch schon mal erwähnt hattest, als du beim Zugucken zugeguckt hast, mehr oder weniger. Wo das Gefühl hattest, okay, Moment, jetzt ist hier alles ganz schnell und jetzt hast du da nur so CGI-Figuren, die gegeneinander kämpfen, weil das einfach die Art ist, wie die Serie gemacht ist. Und das CGI ist leider bei The Flash in der TV-Serie nicht besonders gut manchmal. Es wird sehr billig, aber es hat eine Fernsehproduktion. Ja. Aber immer wenn Barry Allen in der Serie rennt, sieht das richtig, richtig überzeugend aus. Ja. Weil sie sich einfach auf das verlassen, was sie können, nämlich alles ein bisschen blurry machen. Mhm. Es muss nicht mega cool aussehen, sondern es muss einfach aussehen wie ein Typ in einem roten Kostüm, der rennt. Ja. So. Und das war ein CGI, weiß ich nicht, Anfängerklasse. Also nicht mal das Auftreffen der Füße auf dem Boden hat mit der Geschwindigkeit der Straße drunter gepasst. Nee. Also in einer der Szenen, wo er dann später zu sehen ist. Und das war halt öfter der Fall, dass man einfach gemerkt hat, also das CGI in diesem Film ist richtig schlecht. Da muss ich einfach wirklich sagen, CGI in diesem Film, nicht nur Supermans verkritischer Schnauzbart, sondern auch Steppenwolf, der eine komplette CGI-Figur ist, der also, wo sie nicht mal Schauspieler in Make-up reingesetzt haben, sondern das ist einfach ein 3 Meter CGI-Typ. Also auch ganz schlecht animiert im Gesicht und das ist richtig, richtig mies gemacht. Das hat mich jedes Mal rausgezogen und ich fand Steppenwolf, zumindest von der Darstellung und auch zur Darstellung von Steppenwolf, ist vielleicht nochmal ein kleiner Blog von mir geplant, also von der optischen Darstellung war das einfach Müll. Tut mir leid, das ging nicht. Ja. Nee, war irgendwie nicht wirklich überzeugend tatsächlich. Also war jetzt kein Gegner, wo man sagen würde, ich verstehe, warum man für diesen Gegner die Justice League gründet, so von der ganzen... Das ist tatsächlich gar nicht mein Problem, sondern ich verstehe einfach nicht, warum der so gemacht worden ist, wie er gemacht worden ist, weil das ist kein Thanos, der ist nicht so außerweltlich, dass man ihn nicht mit Make-up hinkriegen würde. Und also weiß ich nicht, die hätten nur das gebraucht, was sie bei X-Men Apocalypse für Apocalypse gebraucht hätten, haben. Das hätten sie einfach hier auch nutzen können. Ein bisschen Make-up, einen schönen großen Helm. Also da wo es bei Apocalypse zu wenig gewesen ist, wäre es hier bei Steppenwolf ausreichend gewesen. Und dann machst du ihn digital halt 3 Meter groß, das geht schon noch. Aber diese komplette CGI-Figur hat einfach zum Teil alberner gewirkt als Ultron und in Age of Ultron. Und selbst der war zum Teil schon wirklich sehr unglaubwürdig und sehr albern und stark so also durch die Gegend wie so ein schlechter Computereffekt. Nee, also das Steppenwolf sah wirklich, also optisch und CGI-technisch war der Film einfach extrem billig. Also muss ich echt sagen. Also das für 2017er Superheldenfilm mit ein bisschen mehr Budget, das war nicht gut. war es nicht. Irgendwann gehen sie dann hin und beleben Superman wieder. Das ist also die Szene, wo sie sich dann in dieses... Weiß ich nicht, die haben da mehrere Leute, die schnell laufen können und fliegen können. Und hast du nicht gesehen, also Wonder Woman fliegt ja in ihrer Einführungssequenz auch durchs Dach und also ist wesentlich schneller auch als im eigenen Film unterwegs. Also man merkt einfach, dass sie eine Superheldin ist. Hier viel stärker als in ihrem eigenen Film ist sie hier eine Superheldin. Und dann fahren sie da mit dem LKW rein. Das war nicht mal witzig. Nee. Und dann gehen sie, kriegt auch keiner mit, dass sie da unterwegs sind, irgendwas anstellen und kaputt machen. Und auch als dann irgendwann alles in die Luft fliegt, kommt nur so ein Polizist in einem Auto an. Das ist so alles streng bewacht, aber ein Polizist mit dem Auto. Das ist so lächerlich. Ja. Und also beleben eben Superman wieder durch irgendein technisches Doohickey in diesem Raumschiff und dann in Kombination mit der Motherbox und dann darf Barry Allen noch irgendwas machen. Und dann kämpfen sie erstmal gegen Superman, nach dem Motto, er weiß gar nicht mehr, wer er ist. Wo ich das Gefühl hatte, doch, der weiß ganz genau, wer er ist, aber er ist halt immer noch das gleiche dumme Arschloch, wie er das in Batman wie Superman gewesen das ist. Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Ja. Wenn jetzt, wo Superman wieder im Leben ist, verdammt, ist das ein Arschloch in diesem Film? Ja. Der ist ja derartig unsympathisch und das ist das Licht der Welt? Hallo? Ja. Hallo? Habe ich was verpasst? Also, meine, diese Paardarstellung, Batman als der Dunkle und Superman als der Strahlende. Es sind halt beides Arschlöcher in diesem Universum. Ja. Und deswegen macht das überhaupt keinen Sinn. Nein, das ist halt genau der Punkt, wo ich sage, so, okay, lasst meinetwegen Bruce Wayne Batman das Arschloch sein. Dafür ist er da, deshalb ist er der Dark Knight. Aber wieso ist sein angeblicher Gegenpart, quasi das Yin zu seinem Yang, auch ein Arschloch? Das funktioniert nicht. Wobei es gibt dann irgendwann so diesen Recap auf diese eine Szene, wo Batman im Batman wie Superman auf Superman gegenübersteht und ihn dann fragt, do you bleed? Und dann fliegt Superman weg und Batman sagt, you will. Das ist also diese eine Szene in Batman wie Superman, wo so alle gesagt haben, ey, das ist nicht euer Ernst. Mhm. Und Superman gibt Batman diesen Spruch irgendwie zurück und sagt, do you bleed? Und schleudert ihn irgendwie durch die Luft. Und irgendwann ist die ganze Situation gelöst, weil Batman noch Lois Lane in der Hinterhand hatte, die auch noch so eine kleine Nebenrolle in diesem Film spielt. Aber auch eher so als Anhängsel von Superman. Mhm. Und Superman verschwindet dann mit ihr. Und Bruce Wayne liegt eben auf, Batman liegt eben auf der Erde und sagt, okay, something is bleeding. So, ne? Das war einer von, also die Gags haben hier wirklich gepasst. Ja. Also es gab so ein, zwei, die nicht ganz gezogen haben, wo ich gesagt hätte, cringeworthy. Mhm. Aber also, so, das waren genau die Humorsprengte, die mir in den vorherigen Filmen komplett gefehlt haben. Ja. Und das hat auch so ganz, ganz peinliche Momente oft nochmal so ein bisschen gerettet. Also das war so, war ganz angenehm. Mhm. Also auch sehr viel von, auch einer Intensität, die ich nicht erwartet habe, auch gegen Ende. Da kommen wir dann auch nochmal irgendwann zu. Genau. Ja, und Steppenwolf, also das war auch so eine Situation, ne? Also die beleben erst Superman wieder. Mhm. Der springt dann raus und dann kämpfen sie gegen den. Ich habe gedacht, die haben jetzt gerade, ich weiß nicht, wie lange darauf rumgehämmert, dass Steppenwolf diese Motherboxen haben möchte. Und lassen die gerade in diesem Raumschiff zurück. Mhm. Steppenwolf hat jetzt genug Zeit hinzugehen, eine von seinen Boomtubes, ne, so heißen diese Röhren, da eben zu landen und da die Motherbox rauszuholen. Und exakt das macht er. Und ich unterstelle den Drehbuchautoren, dass sie das einfach forciert haben. Mhm. Es ist so konstruiert, diese Szene. Selbst ich hätte Zeit gehabt, das Ding zu holen. Und zwar mit einem Flug von Europa nach Amerika, um das da einzusammeln. Ja. Ganz ehrlich, das Ding liegt so lange unbewacht da rum. Und keiner von den fünf Leuten, die versuchen, Superman zur Raison zu bringen, denkt auch nur eine Sekunde über diese super wichtige Motherbox nach, dass man die vielleicht auch nochmal verstecken sollte. Einfach nur, dass diese Motherboxen sind drei MacGuffins, die man in dem Film, also man braucht sie ja auch gar nicht. Die haben ja keine Funktion. Die sollen irgendwie das Ende der Welt, wenn diese Unity hervorrufen, wenn sie zusammengeführt worden sind. Und das kommt ja am Ende, es ist ja nicht mal im Ansatz so weit, dass die Welt untergeht. Die haben allen so ein kleines Dorf hier in Avengers. Das ist ein Weltuntergang, der ist ja irgendwie lächerlich. Ja, also haben allen so ein kleines russisches Dorf an so einem Atomkraftwerk, so ein bisschen so Tschernobyl-Style, haben sie dann da unter Kontrolle gebracht mit so einem kleinen Force-Kraftfeld drumherum. Das ist dann deren Weltuntergang. Und so, ich dachte, ey, macht den gleichen Fehler wie in Batman wie Superman, wo ihr eine kleine unbewohnte Insel habt, auf der ihr kämpfen könnt, wo keine Menschen zu Schaden kommen können. Das ist also diese Sequenz in Sokovia in Avengers Age of Ultron in der Sparvariante. Das ist diese Szene in diesem kleinen russischen Dorf. Es ist später dann, aber wir greifen auch schon wieder so ein bisschen vor. Ja. Und dann gibt es eben diese unnötige Klopperei zwischen Superman und den fünf anderen fünf. Die witzige Realisation von Barry Allen, dass er doch nicht der schnellste Mann der Welt ist. Ja, das war sehr schön. Das fand ich gut gemacht. War eine hübsch inszenierte Szene auf jeden Fall. War es auch so, also für mich als Zuschauerin, die ich ja wie gesagt mit dem DC-Universum, egal ob Comic oder Film, nicht besonders vertraut bin, so ein Spannungsmoment war, weil es dauert sehr lange, bis Superman mit den Augen Barry Allen folgt, der versucht hinter ihn zu kommen. Ja. Der guckt ganz lange die Leute an, die er gerade im Griff hat, so, also wirklich an der Gurgel gepackt hat. Und du siehst immer diesen Blick und wie Barry Allen ihn im Auge behält und wie Barry Allens Gesicht irgendwie total panisch wird, als Superman anfängt, die Augen zu bewegen und schnell zu werden. Das fand ich sehr schön, weil ich wirklich, also wenn man es nicht weiß, wenn man kein Comic-Fan ist, sondern einfach ins Kino geht, wenn man einen Superheldenfilm sehen will, weiß man nicht, was wird jetzt passieren? Kriegt das mit, kriegt das nicht mit? Da ist Spannung. Und das ist auch für einen Comic-Fan ist das super, weil du halt merkst, okay, die haben zumindest, also Geoff Johns hat an den Film mitgeschrieben, ich weiß nicht, inwieweit er mit hier involviert gewesen ist, aber Geoff Johns hat auch ein paar Jahre lang Flash geschrieben. Mhm. Von daher unterstelle ich jetzt einfach mal, dass er sich ein bisschen auskennt. Es ist halt eine jahrzehntelange Fehde zwischen Superman und Barry Allen und Flash eben, wer schneller von den beiden. Mhm. Es gibt eben dieses legendäre Comic aus den 70ern, wo die beiden, das sind glaube ich zwei Hefte, wo die beiden wirklich ein Rennen veranstalten, einmal um die Welt und wer von den beiden gewinnt. So. Und das ist so für mich, wo ich dachte, oh klasse, ihr habt es verstanden. Mhm. Es gibt diese Rivalität zwischen den beiden Figuren. Mhm. Ich habe in der Sekunde, wo das passiert ist, auch das Potenzial erkannt, mhm. dass man da was hätte draus machen können langfristig. Mhm. Wirklich eine Sache, so okay, da sind zwei Personen im Team, die sind, also Barry Allens einzige Fähigkeit, er ist schnell. Mhm. Superman kann so ziemlich alles, der hat Laseraugen, mhm. der kann fliegen, mhm. ist super stark, super schnell, und hat noch einen Eisatem. Und unkaputtbar. Unkaputtbar. Genau. Der hat einfach alles. Und Barry Allens Stärke ist aber schnell zu sein. Das ist besonders für ihn. Mhm. Und dieser Wettbewerb mit Superman bedeutet eine ganze Menge für den Flash. Ja. So. Da hätte man eine ganze Menge draus machen können in den vorherigen, in weiteren Filmen, wo diese mhm. beiden Figuren aufeinandertreffen. Und dieses Potenzial habe ich in der Sekunde auch erkannt. Und das fand ich schön. Ja. Also zu sehen, dass da mit gearbeitet wird. Mhm. Und auch, dass das Superman ihn dann im Grunde genommen auch in Echtzeit angreift. Ein mhm. kleines Ticken langsamer ist. Aber im Grunde genommen in der Lage ist, trotzdem mhm. Barry Allen in der Speed Force ist, auf den Flash eben zu reagieren. Das fand ich sehr schön in der Szene, ja. Genau. Bisschen schade fand ich das, also nachvollziehbar, aber trotzdem ein bisschen schade. Er wird halt, also Barry Allen auch die ganze Zeit als so ein bisschen der Tollpatschige dargestellt, auch in seinen Bewegungen. Mhm. Und das kenne ich von dem Barry Allen aus der TV-Serie nicht. Der ist extrem präzise und ganz genau. Der ist sehr präzise. Der wird auf Präzision auch trainiert, getrimmt, genau, richtig. Genau, weil das, ich meine, bei der Hochgeschwindigkeit, mit der er unterwegs ist, muss er das auch sein. Ja. Und dieser Barry Allen jetzt in Justice League, der stolpert über seine eigenen Füße. Aber das Ding ist, ich akzeptiere das zum Teil einfach, weil die stehen einfach alle am Anfang ihrer Karriere. Ja. Das ist deren, im Grunde genommen deren erster Einsatz, richtiger, mal von Wonder Woman, Batman und Superman abgesehen, aber deren erster richtiger mhm. Einsatz als das, was man einen Superhelden, eine Superheldin bezeichnen würde. Ja. So, bei Barry Allen kann ich es zum Teil noch nachvollziehen, dass er über seine eigenen Füße stolpert, aber es wird als Comic Relief benutzt, ja, und nicht als eine Unsicherheit oder als eine Charakterentwicklung, sondern es, genau, wird einfach immer nur dazu benutzt, zu sagen, guck mal, der Blödmann ist gegen die Wand gelaufen. Ja, so, genau. Und das ist, also, ich hätte es nachvollziehen können, wenn es wirklich als Unsicherheit aufgrund des Beginns da ist und die Überraschung, dass jemand es an Schnelligkeit mit ihm möglicherweise aufnehmen kann in der Situation, weil das neu ist. Aber es wird halt nicht so gezeigt, sondern, ja, es wird einfach als Tollpatschigkeit gezeigt. Ja. Und Entschuldigung, aber tollpatschig kann ich auch, da brauche ich keinen Superhelden für. Das kann ich bestätigen. Meine Superkraft ist Tollpatschigkeit. Kaputt macht Girl. Ich mach's kaputt. Adale Kati. Ja. Yeah. Ah, ich liebe Wreck-It Ralph. Das ist schön. Hey, ich würde ihn vielleicht lieber gesehen, keine Ahnung. Kleine Abschweifung. Ich hatte mich sehr gefreut, im Vorfeld habe ich vorhin vergessen zu erwähnen, mich sehr gefreut auf Jason Momoa als Aquaman. Ja, weil ich mich auf Jason Momoa sehr gefreut habe und, ja, Aquaman versprochen hat, dass er größtenteils oberkörperfrei herumlaufen würde. Und ich finde, es darf ruhig mal so ein bisschen Female Gaze dabei sein und dafür ist Jason Momoa mitunter ganz gut geeignet. Ja, wobei ich auch mal, Lindsay Ellis hat das ja manchmal ganz schön beschrieben, dass dieser Female Gaze im Grunde genommen auch nur versteckter Male Gaze ist. Ja. Und das hat sich hier auch bestätigt. Also Aquaman ist hier im Grunde genommen nichts anderes als einer von diesen harten, krassen Typen. Mhm. Und das ist für mich auch ein weiterer Kritikpunkt an dem Film. Mhm. Dass sie einfach daran arbeiten möchten, dass Aquaman cool ist. Und, mhm, da hat Geoff Johns damals zu No 52 auch schon dran gearbeitet, in seiner eigenen Aquaman-Story, einfach hinzugehen und zu sagen, Aquaman ist doof, das stimmt nicht. Und Aquaman redet mit Fischen, das stimmt auch nicht. Und Aquaman ist... Hat einen Dreizack und das hat er auch nicht. Also in den Comics hat er schon noch einen Dreizack. Also, okay, nicht, yeah, nicht so eine Pitchfork, wie es hier hat. Aber das ist so dieses, über die Jahre haben sie vergessen, wer Aquaman ist, mhm, und haben ihn einfach nur als cool dargestellt, mhm, was im Endeffekt dazu geführt hat, dass er jetzt über die Jahre zu He-Man geworden ist. Mhm. Und He-Man hatten wir hier auch. Mhm. Und das ist ärgerlich. Und ich hätte Aquaman, also Jason Momoa als Aquaman, war für mich in den Trailern so ein bisschen, mhm, so die Überraschung, weil ich gedacht habe, okay, mhm, der ist sympathisch, Jason Momoa ist mega sympathisch, mhm, sieht, mhm, auch wirklich gut aus, ich finde den auch attraktiv. Ja. Aber so dieses, wie er dann diesen Typen aus dem Meer rettet und auf den Tisch schmeißt in dieser, yeah, dieser Kneipe und sich dann die Whiskyflaschen nimmt und so, yeah, pff, und dann so Heavy-Metal-Musik im Hintergrund und ich denke so, das ist nicht cool, das ist lächerlich, das ist, ja, albern. Ja. Und es wirkt halt auch nicht wie, als was er vorher so ein bisschen dargestellt wird, der Schützer dieses Volkes da so. Klar, er hat den Typen gerettet aus dem Wasser und so, aber er sagt halt auch, ja, der Whisky geht auf den Typen da, den er gerade aus dem Wasser gezogen, ja, auf den Tisch geklatscht hat, wo er denkt so, pf, ja klar, du gib noch mal eine teure Rechnung rein. Super, freut er sich. Das ist halt auch Nee, also du nimmst ihn nicht ab, dass er sich für die Leute da engagiert. Das ist also, ich hatte fast ein bisschen Angst, dass er ihn da aus dem Wasser gezogen, damit er nicht noch mehr menschlichen Müll in seinem Wasser hat, in seinem Ozean. Dann geht er ja dann irgendwann, warum auch immer, zu Mera, zu seiner, demnächst mal, also zumindest in den normalen Comics ist es ja so, sind die ja gelegentlich mal verheiratet. Und dann kommt sie erst irgendwie zu ihm, oder sagt sie zu ihm, was willst du hier? Du hast hier nichts verloren oder dies und das und deine Mutter und hast ja nicht gesehen. Und dann wird halt so mit, dann kommt so das Plot-Klavier fällt dann so runter, ne? Und dann so ganz viel Exposition so vor die Füße geworfen wird, auch so ein Stück weit. Und dann reagiert sie aber plötzlich komplett anders auf ihn. Also von jetzt auf gleich ist sie nicht mehr die harte Coole, sondern so das kleine Mädchen. Und er ist der coole Harte und hat sie so ein bisschen unter der Knute. Und ich habe gesagt, wo kommt denn dieses auf einmal... In dieser Sekunde, dieser Wechsel her, auf einmal diese Diskussionsposition sich gestört. Und dann geht der als der coole Arte da wieder raus und man ist nie wieder in Atlantis. Nee. Abgesehen davon, dass man sowieso nichts erkannt hat, weil alles unter Wasser war und alles dunkel. Ja. Da hat man echt Chance gehabt, das ein bisschen. Hätte nicht also, Ariel die Meerjungfrau sein müssen, aber ein bisschen so. Ein bisschen mehr. Also man hat kaum erkennen können, dass Meera rote Haare hat. Irgendwo Tee. Ja. Das war kaum zu erkennen, dass das rote Haare sind, weil das einfach da unten keine Farben sind. So. Nee. Jetzt also brauche ich Aquaman nicht in diesem quietsch-orangefarbenen Kostüm, das er in manchen Comics wohl hat. Das deuten sie hier aber zumindest an im Laufe des Films, was ich ganz schön finde. Auch die grüne Hose ist ein bisschen da. Also das, aber in einem erträglichen Maße. Sieht nicht albern aus, sondern das Orange ist eher so in Bronzetönen dargestellt, was ganz cool aussieht und ein bisschen an eine Rüstung erinnert auch durchaus. Ich finde, optisch haben sie Aquaman für mich schön, also für mich gut gemacht. Ich habe ihn gerne angesehen. Als Figur hat er nichts beigetragen, großartig. Also der Tee schmeckt gut. Der schmeckt so ein bisschen wie dieser Pfirsich-Eistee, aber nicht so süß. Insider. So. Ja, Aquaman ist also eine Figur. Im Grunde genommen haben sie mit diesem Aquaman ist cool Ding für mich das extreme Gegenteil erreicht. Ja. Es ist so das sechste Rad in der Gruppe, wo er schon nicht mehr reingehört. Also ich hatte so ein bisschen, das einzige, wofür gut war, war dieser Spruch, als sie dann in diesem kleinen Ort kämpfen und er kurz auf Batmans Wagen mitfährt und die sich einen Schlagabtausch liefern und Batman sagt, na, ich bin nicht mit einer Heugabel zu einem Kampf gekommen. So, ich hatte eine, nur dafür ist er in diesen Film reingeschrieben worden und das fand ich verdammt schade. Ich weiß wobei Aquaman ihm halt auch irgendwann vorwirft, da du rennst halt wirklich rum wie eine Fledermaus. Ja. So, weil das so ein Gerücht ist, was um Bruce Banner auch herrscht. Also dafür, dass es wirklich so ein bisschen auch so ein Schlagabtausch zwischen Buddies war, war es zu wenig. Ja. Und das, was da war, hat einfach auch nicht gereicht, um irgendwie unterhaltsam zu sein. Und das war irgendwie, war mir insgesamt einfach, auch diese beiden haben sich nicht so wirklich gerieben. Also das haben die bei den Avengers. Ich will eigentlich möchte ich nicht immer so viele Vergleiche zu Marvel ziehen, weil dieser Vergleich ist ausgelutscht und unnötig. Also das bringt es auch nicht, wenn man das immer gegeneinander aufrechnet. Aber es zeigen sich einfach auch zwischen diesem und den Avengers-Filmen bisher so viele Parallelen, dass ich denke, also wer hat es besser gemacht und wer hat es vor allem auch zuerst gemacht und wer ist dann der schlechte Kopierer? Und Justice League kommt da nicht besonders gut weg. Banded together from remote galaxies are 13 of the most sinister villains of all time, the Legion of Doom. Dedicated to a single objective, the conquest of the universe. Only one group dares to challenge this intergalactic threat, the Super Friends. The Justice League of America versus the Legion of Doom. This is the Challenge of the Super Friends. Genau, dann sieht man, wie Superman wieder zu Sinnen kommt, indem er sich mit Lois Lane und seiner eigenen Mutter auf dem Land trifft, das seinen Eltern gehört hatte. Seine Mutter hatte das kürzlich verkaufen müssen, beziehungsweise die Bank hat es haben wollen, weil sie die Hypothek nicht besitzt. Egal. Und da hat er so dieses... Ach ja, ich bin ja einer von den Guten und die brauchen doch meine Hilfe und Bruce, mein Freund, braucht meine Hilfe. Und ich denke so, Was kommt so aus dem... Das haben sie dir gerade schon gesagt, dass du ihn auf die Nase gehauen hast. Diese Läuterung kommt auch einfach aus dem Nichts. Das ist so dieses... Er hat irgendwie einen Tag, um zur Ruhe zu kommen, um zu Sinn zu kommen. Und erst Lois Lane ist so der Trigger, der das bei ihm überhaupt erstmal auslöst. Und seine Mutter dazukommt. Und auch so, dass er realisiert, alles wird gerade schlechter. Also ich bin nicht da und meine Mutter muss ihre Farm verkaufen, wo ich aufgewachsen worden bin. Und erst dadurch, also erst da, wo es ihn persönlich trifft. Und nicht, also Superman ist ja eigentlich jemand, der für die Menschen da ist. Und immer im Interesse der Menschheit auch agiert. Und das tut er einfach nicht. Sondern es ist einfach egoistisch in der Situation. Er merkt, seiner eigenen Familie geht es schlecht, seiner Frau, seiner Mutter. Und jetzt fängt er eben an, erst aktiv zu werden. Und das ist ein extremes, also eine extreme Fehlinterpretation dieser Figur seit Man of Steel. Er ist einfach egoistisch. Es ist sein eigener Messias-Komplex, der ihn dazu treibt, irgendwas zu tun. So wirkt er auch im ganzen Film. Also auch während der finalen Schlacht gegen Steppenwolf hat er immer so dieses arrogante Grinsen nach dem Motto so, naja, ohne mich wird er ja alle aufgeschmissen und ich zeige euch mal, wie toll ich bin und dass ich den hier auch platt machen kann. Also, what the fuck, nein, du hast dich gefälligst darum zu kümmern, dass es allen gut geht, alle sauber da rauskommen und die Welt gerettet wird. Ja. Das ist dein Ziel, nicht zu zeigen, wie cool du bist. Das ist nicht Superman. Und er steht in der zweiten Reihe hinter Batman. Ja, Batman ist die zentrale oder nein, eine zentrale Figur der Justice League. Er ist der Taktiker. Er ist derjenige, der die Strategien im Kampf ausklügelt, die Leute per Funk sagt, du gehst dahin und so machen wir das. Und weil der einfach auch der Schlauste ist in der Justice League. So, das machen sie hier auch sehr gut. Aber so toll, wie ich das finde, immer wenn die Justice League kämpft, spielt im Hintergrund das Batman-Thema. Das haben sie für den Film nochmal neu aufgefrischt, was sie damals schon in den Tim Burton-Filmen hatten, dieses das haben sie hier nochmal extra für aufgefrischt. Aber die Justice League kämpft und du hörst die ganze Zeit das Batman-Thema. Warum? Weil dir suggeriert werden soll, Batman ist cool. Es ist ein, im Grunde genommen ist es Batman and the Justice League und nichts anderes. Man hätte den Film auch nennen können Batman the Brave and the Bold. So, ne, so wie man damals auch die Comics genannt hat, diese Crossover-Comics, Batman und noch ein anderer Superheld, andere Superhelden oder eine ganze andere Superheldentruppe. So, und genau, das war das hier. Das so, im Grunde genommen, Batman macht irgendwas und die Justice League arbeitet ihm zu. Ja. Und das ist den ganzen Film nicht anders. Das Ende bis zum Ende hin, Batman befiehlt und schickt Leute in den Kampf, aber niemand anderes trägt was dazu bei als er selber. Alle anderen sind nur ausführende Organe und dürfen mal so eine kleine Idee geben. Und das ist so, das ist einfach ein Problem in der Balance mit den Figuren, dass man denkt, okay, Ben Affleck ist die zentrale Figur, der absolute Star in dieser Riege. Alle anderen sind neu. Also Ram Miller ist relativ neu, hat noch nicht allzu viel anderes gemacht. So einen Indie, Achtung, Sid eben gab man, We Need to Talk About Kevin. Dann, ich glaube, in diesem Fantastisch Tierwesen ist er jeweils auch dabei gewesen jetzt. In dem ersten, in dem zweiten wird er auch wieder mit dabei sein. Dann hast du Gal Gadot, die außer Fast and the Furious und den ersten Wonder Woman noch nichts gemacht hat. So, und Ray Fisher ist auch noch total neu und hast ihn nicht gesehen. Also es gibt im Grunde genommen diesen Ben Affleck und jetzt, solange wie wir ihn noch haben, wie er mit Contemplating noch nicht fertig ist. Richtet die Kamera auf den, wer weiß, wie lange wir den noch haben. Und auf Superman können wir sie nicht richten, dann müssen wir den Schnurrbart wieder wegretuschieren. Scheiße, ist das so. Ja. Ja. Ich muss, glaube ich, gleich mal Letterbox nochmal nach unten korrigieren. Ich merke gerade doch, dass er mir doch nicht so gut gefallen hat. Nee, es ist so ein, wenn du nicht drüber nachdenkst, weil du ihn noch guckst, ist er an vielen Stellen ist er schon gut. Zwischendurch hatte ich auch so, weil es auch immer so metallisch klingt, so ein bisschen so dieses Transformers-Gefühl. Als ich damals den dritten Transformers im Kino gesehen habe, die ersten beiden hatte ich schon im Kino gesehen, dann saß ich im dritten und habe in der Mitte des Films den Fehler gemacht, den Kopf einzuschalten und konnte mich den Rest des Films nicht mehr konzentrieren, weil ich realisiert habe, was für ein Bullshit ich da gucke. Und so ging mir das heute. In die Situation habe ich mich heute auch wieder reingesetzt gefühlt, wo ich gedacht habe, ey, du hast genau so ein Transformers-Gefühl. Kopf ausschalten, gucken. So, das geht mit den Marvel-Filmen auch, aber du wirst dabei zumindest noch lecker lustig unterhalten und die Bilder sind schön und die Monster sind cool, CGI funktioniert. So, so wir hatten ja mit Thor Ragnarök, das kann man sich ja auch anhören, auch so unsere Probleme. Aber ich hatte so insgesamt das Gefühl, von dem Film besser abgeholt zu werden als zu diesem. Ja, auf jeden Fall. So, und dann, ja, wir lassen das mal jetzt auch, wir sind schon bei 46 Minuten, das Ganze auch mal zu Ende führen, weil das Ganze führt dann eben diese große Schlacht am Ende. Also ich will jetzt auf den ganzen anderen Blabla gar nicht mehr eingehen, weil das auch zu nichts mehr führt. In diesem kleinen russischen Dorf und dann ist doch diese eine Familie, die sich, also du kriegst so eine Perspektive von einer kleinen Familie über den Film immer mal wieder, die sich dann versucht, da zu befreien. Und Barry schiebt dann das Auto weg, nachdem er vergeblich versucht, sich mit denen zu unterhalten. Und Also allein schon diese Familie, diese Perspektive, diese eine Familie fand ich unnötig. Mhm. Weil zeigt halt, dass da ein paar hundert Leute noch. Das hat mich völlig überrascht, dass da noch mehr evakuiert. Ich hatte irgendwie den Eindruck, das sind so die letzten, die da noch standhalten, sozusagen. Schon bevor der Angriff der Aliens stattfand, waren das so die letzten, die da noch versucht haben, irgendwas zu bewirtschaften. Du hast aber außer die niemanden gesehen. Nee. Und erst als dann wirklich irgendwie die Hölle da losbricht und die Justice League kommt, um anzugreifen und diese drei Motherboxen eben. Mhm. Aneinander gewurschtelt werden. Erst dann wird dir klar, okay, da sind noch ein paar Leute mehr und die werden dann auch erst gezeigt. Und auch da hast du gar kein Gefühl für die Dimension, die da passiert, weil es klingt jetzt gemein, aber verdammt nochmal eine kleine Familie und das soll irgendwie der große Weltuntergang sein. Mhm. Und das ist die Perspektive in der Situation aber falsch gewählt gewesen, ein Stück weit. Und Steppenwolf schafft es dann ja auch, diese drei Motherboxen eben zusammenzubasteln und Cyborg hat einen Plan, wie er das alles auseinanderziehen kann, dass er das irgendwie mit Schwingungen und hast du nicht gesehen, wieder auseinanderbringen kann. Und Superman kommt dann dazu und zieht sie dann auch komplett auseinander. Und während die andere Justice League, der Rest der Justice League eben Steppenwolf auch zusammenprügelt. Und das war dieser Endkampf, den fand ich schön. Und das ist mir auch klar geworden, okay, Steppenwolf als ersten Gegner war vielleicht gar nicht so schlecht gewählt, weil er ist von den, also in dieser Geschichte ist er von den New Gods ausgestoßen worden, möchte wieder zurück. Genau, möchte wieder zurück und versucht halt eben deshalb nochmal das früher schon gescheiterte Terraforming auf der Erde fortzusetzen und hat daher einfach seine Motivation, die alle platt machen zu wollen und hat auch noch eine alte Rechnung offen, weil das schon beim ersten Mal nicht funktioniert und jetzt so lange in irgendwie so eine Zwischenwelt verbannt war oder wie auch immer und jetzt sagt, jetzt hier aber mal eins auf die Nase. Und das reicht mir als Motivation für diesen Schurken, weil es der erste Kontakt mit Apocalypse ist. Der erste Kontakt mit Apocalypse ist, bevor da eben noch mehr kommt. Mhm. Jetzt loszugehen, und das haben sie in den New 52 Comics gemacht, in Justice League Origins, so hieß die Reihe, glaube ich, auch von Jeff Johns geschrieben. Das ist also, ja, der ist einfach das große Tier bei DC. Der hat einfach das geschrieben, der hat einfach die Marschrichtung jetzt auch in den letzten paar Jahren vorgegeben und das war nicht unbedingt gut immer. Mhm. Und da lassen sie die Justice League halt sofort gegen Darkseid antreten. Mhm. Da passiert im Grunde genommen das Gleiche, dass die New Gods, die bösen New Gods von Apocalypse eben die Erde angreifen und besiedeln wollen und dann ist es aber sofort der Obermatz Darkseid, gegen den es die Justice League dann in den Kampf schickt. Und das war damals in den Comics einfach zu viel, weil die Figur nicht eingeführt worden ist in diesem Universum. Die gab es schon seit 40 Jahren, also Darkseid eben als großen Oberschurken. Aber in diesem Universum, New 52, ja, alle komplett neu gestartet sind, die Comics, da gab es diese Figur halt noch gar nicht. Und dann fängt man damit an, den als den ersten großen bösen Gegner irgendwie einzuführen. Wohingegen man das dann in der parallelen Serie auf einer anderen Realität exakt richtig gemacht hat und da eben Steppenwolf ins Rennen geschickt hat als den Gegner, der dann da der Erde 2 platt gemacht hat, während Darkseid auf Erde 0 gewesen ist. Und das ist, also da sind für mich die Dimensionen in diesem Film richtig gewählt. Also erstmal einen Gegner zu haben, der aus einer Welt kommt, der ist für mich nachvollziehbar, als es ein Zod ist. Zod war im Grunde genommen ein böser Superman. So, und das ist hier nicht, sondern der ist wirklich größer als die Justice League und die müssen sich damit zusammenraufen, die müssen erstmal ein Team werden und so weiter und so fort. Und das erste Drittel fand ich wirklich gut, das zweite fand ich furchtbar und das letzte Drittel fand ich auch wieder richtig gut. Ja. Also es war wieder witzig, es war wieder bunt, es war, man konnte wieder ein bisschen lachen. Es gibt so diese eine Szene, wo Superman, wo Barry Allen irgendwann losläuft und Superman nebenher fliegt, so locker lustig, so im zweiten Gang so nebenher fliegt und die beiden sich so absprechen, okay, du links, du rechts und die beiden dann so und dann rettet Barry ein paar Leute und du siehst halt Superman mit einem ganzen Gebäude vorbeifliegen. Das war ein Moment des Filmes einfach der für war mich. Gut. Der war echt schön. Der wird zum Ende wieder stärker. Der hat wirklich, also wenn es eine Trilogie wäre, dann wäre es exakt so, wie es bei Büchern häufig der Fall ist. Der erste Teil ist wirklich gut und macht Lust auf mehr. Der zweite bricht total ein und denkst, oh, ich will den dritten gar nicht mehr lesen. Und der dritte ist dann aber trotzdem wieder gut. Ja. Also macht dann doch wieder Spaß. Und so war es jetzt mit dem Film auch mit diesen drei Dritteln, eben so diese mittlere Schwäche. Die Figur, die wir noch gar nicht wirklich besprochen haben, Wonder Woman. Kommen wir gleich nochmal zu. Gut. Was mir gefehlt hat, und das gibt's auch erst wieder gegen Ende, wenn Superman und Cyborg so diese Motherboxen auseinanderziehen, gibt's eine kleine Explosion und die beiden werden so auseinandergeschleudert und liegen dann in so einem Krater und machen halt doofe Witze und lachen dann miteinander. Dass diese Figuren einfach miteinander lachen. Das war in dem Power Rangers Film, den Vergleich habe ich eben schon mal gezogen, war das für mich so der Moment, wo man gemerkt hat, okay, die wachsen gerade zusammen, die saßen an dem Lagerfeuer, wenn du dich erinnerst, haben so ein bisschen über ihre eigenen kleinen Probleme geredet und haben miteinander gelacht. Und dann, Lachen ist was sehr Soziales, was die Menschen eben auch zusammenbringt. Und das haben die einfach in dem Film vorher nicht geschafft. Und dieser eine kleine Moment, da hätte ich gerne mehr von gehabt. Also wirklich zu sehen, die beiden, die Figuren insgesamt sind ein Team geworden. Und nicht nur, weil sie es müssen, weil irgendwie das Ende der Welt auf deren Schultern liegt, sondern weil die halt wirklich Bock aufeinander haben. Ja. Und das ist erst in diesem Moment klar, die müssen erst noch ein Team werden, schon. Aber dass man das Gefühl hat, die sind befreundet oder sind cool miteinander, das gab es erst ganz zum Schluss und insgesamt zu wenig. Also dieses Bonding zwischeneinander. Es wird einfach viel zu viel gejammert. Und so, die Welt geht Wir haben am Anfang ist es so ein bisschen angedeutet, als Bruce Wayne und Diana Prince quasi einen Schlachtplan entwerfen. Diana Prince erzählt, wie das früher war, damals, als das erste Mal Steppenwolf kam mit diesen Motherboxen und so. Da hat man das zwischen den beiden Figuren. Das kommt auch noch zwei, drei Mal, dass die so Zweier-Szenen haben, wo das so ein bisschen aufleuchtet. Die kennen sich ja offenbar auch schon aus Batman wie Superman. Ja, kurz. Ja, kurz, viel miteinander so zu tun, Moment. Aber ein bisschen, ja. Also die sind sich nicht völlig fremd. Also es wird auch klar, Alfred stichelt immer ein bisschen in Richtung Bruce Wayne. Er hätte ja die Telefonnummer und könnte sie einfach anrufen. ich muss noch ganz kurz sagen, ich liebe Jeremy Irons. Ich weiß nicht, ob er als Alfred gut gewählt ist. Ich habe mich total gefreut, ihn mal wieder zu sehen. Ich habe ihn lange nicht gesehen. Das letzte Mal, glaube ich, dass ich ihn im Kino gesehen habe, war in... Eigentlich muss es der Film sein, den man nicht nennen darf, aber er hieß Aragorn. Und da war er nach 20 Minuten tot. Da hatte ich irgendwie nicht so viel von dem Film. Ich will über Jeremy Irons einfach nur eine Sache sagen. Und ich weiß nicht, wenn du noch mehr zu sagen hast, gerne. Aber außer so der Handlanger von Batman zu sein, macht er einfach nicht besonders viel. Und das ist ärgerlich, weil Alfred eigentlich eine Vaterfigur ist für Batman und das passiert hier nicht. Das ist richtig. Also das ist tatsächlich der einzige Moment, wo das so ein bisschen auftaucht, ist dieses Mocking wegen der Telefonnummer und einfach anrufen. Da war er mir auch am sympathischsten. Ich weiß nicht, wie es in den anderen Filmen ist. Ich mag Jeremy Irons einfach gerne. Ja, er hat keine große Funktion in dem Film. Es ist wirklich so ein bisschen die Computerstimme oder wie es in diesem Galaxy Quest Film so schön parodiert wurde, auch so die Frau, die nur wiederholt, was der Computer schon gesagt hat. Das ist schade und es ist eine Verschwendung von Jeremy Irons, der mehr könnte. Und auch von der Rolle des Alfred, der mehr ist und mehr macht normalerweise, den man auch als mehr kennt. Und der ja auch dank dieser Gotham-Serie, die es gibt, nochmal eine ganz andere Figur bekommt, Figurentiefe bekommt. Ich glaube, du vertust dich gerade mit Commissioner Gordon. Nee. Ich vertue mich definitiv nicht mit in dieser Gotham mit dem jungen Bruce Wayne. Ist Alfred derjenige, der auf Bruce Wayne aufpasst, ihm Kampfkunst und Ähnliches beibringt und eben Tiefe mitbringt. Eine gewisse oder eine Fürsorge mitbringt als Vaterfigur. Ich muss dafür sozusagen, ich habe eine Folge von Gotham geguckt und fand es ganz furchtbar. Okay. Zu meiner Verteidigung. Gut. Ich habe zwei oder drei gesehen, ich weiß es nicht, aber die waren etwas eindrücklicher. Oh, ich kann mich mit der Serie besser aus, weil ich drei Folgen geguckt habe. Irgendwie ein bisschen blöd. Ich weiß. Jedenfalls der flachste Outfit, den ich je irgendwo gesehen habe. Ja. Es war aber irgendwie auch was mir jetzt auffällt, die Szene nicht drin, die im Trailer immer drin ist, wo er sagt, hoffen wir mal, dass du nicht zu spät gekommen bist. Sie haben gesagt, du würdest kommen, hoffen wir mal, ist es nicht zu spät. Hab ich auch gedacht, wieso ist da diese Szene? Also ich habe dann irgendwie gedacht, als Superman dann schon wieder wiederbelebt war, und dachte ich, die passte da schon irgendwie nicht mehr. Nee, wohin auch? Weil ich dachte so, ja, die haben den selber da in diese Nährflüssigkeit in dem Raumschiff getaucht und die Motherbox draufgetippt und... Das hätte nur noch Sinn gemacht, wenn Superman... Wenn Green Lantern aufgetaucht wäre. Nee, das hätte ich mir gewünscht. Ja. Das war so mein es taucht eine Green Lantern auf in dem Film. Aber erst in dieser, das fand ich auch ein cool, ist einfach nur ein Nerd-Moment. Oder wenn du mal tatsächlich den Film mit Ryan Reynolds gesehen hast, kannst du es halbwegs zuordnen. Aber dass tatsächlich in dieser Rückblende im ersten Kampf gegen Steppenwolf eine Green Lantern auftaucht. Aber das war es dann auch so. Das erschafft nur ein etwas größeres DC-Universum. Aber das ist eben, ich habe noch eine Sache zu sagen und Also zu Thema Wonder Woman, und vielleicht belassen wir es dabei, weil wir die Zeit nicht mehr haben. Mhm. Alles mit Wonder Woman war großartig. Mhm. Immer wenn sie im Bild war, hat sie richtig Arsch getreten. Mhm. Leider war sie zu selten zu sehen. Also dafür, dass der Film so gut angekommen ist. Man hätte den Film, hat jetzt seit Wonder Woman ungefähr ein halbes Jahr Zeit gehabt. Nicht ganz, aber ungefähr. Hätte man den Film noch ein bisschen so schneiden können, dass sie ein bisschen mehr zu tun bekommt. Mhm. Wegen meiner setzt man das Mädel nochmal hinter einen Greenscreen und dann soll sie nochmal ein paar Aufnahmen machen. So, ist mir ganz egal. Sie ist zu wenig zu sehen. Mhm. Aber sie ist großartig in dem Film und sie ist da. Ja. Und sie kommt reingestürmt, macht alles kaputt, bricht durch Wände und lässt sich einfach, also die ist genauso rabiat und genauso durchsetzungsfähig wie die anderen, wie die männlichen, sonst männlichen Mitglieder der Justice League. Und sie hat zwar kein besonderes Talent, sie ist halt stark und kann mit Waffen umgehen und hat eben ihre Kräfte mit den Armdingern und all das. Aber es ist ein Stück weit, sie tut, was sie kann, was sie dazu beizutragen hat auch mal eine fixe Idee und eine gute Idee, um das alles umzusetzen. Sie ist meiner Meinung nach neben Cyborg, wobei Cyborg auch eigentlich eher ein Werkzeug ist und auch genauso von der Justice League eingesetzt werden will. Sie ist fast die nützlichste Person in diesem Team und ist dafür aber echt unterrepräsentiert. Und das ist echt ärgerlich. Schön eingesetzt haben sie tatsächlich immer in den Momenten, in denen Figuren geschwankt haben und in sich selber unsicher waren, weil sie einfach diejenige ist, was, soweit ich Wonder Woman verstanden habe, auch ihr Ding ist einfach. Sie sieht das Gute in den Menschen und das Beste und was sie ausmacht und was sie zu was Besonderem macht. Das ist auch das, womit sie Cyborg letzten Endes so ein bisschen lockt in die Justice League, dass sie sagt, ja, aber du bist einzigartig, wie du bist und großartig, wie du bist und versteck dich doch nicht dafür. Und sie ist so ein bisschen in diesem Film das Herz der Justice League, wo Batman der Kopf ist und der Stratege ist und Superman die Faust, wenn du willst, ist sie einfach wirklich das Herz und der Geist. Cyborg der Schraubenschlüssel. Ja, Cyborg der Schraubenschlüssel, genau. Und Flash ist der peinliche Cousin aus dem Mittleren Westen oder so, keine Ahnung. Howdy, Partner. So ein bisschen. Nee, aber sie ist halt wirklich Herz und Geist und also Geist im Sinne von Spirit von der Justice League und da ist sie auch wunderbar eingesetzt, aber du hast recht, sie ist viel zu wenig zu sehen. Und es gibt aber eine Szene, das ist, glaube ich, ist das gegen Ende oder am Anfang, ich weiß gar nicht, irgendwo ist da eine Szene, wo sie irgendwie einen Einsatz hat und dann kommt so ein Haufen kleiner Mädels zu ihr. Ja. Und die reden mit ihr und sie gibt dann eine Antwort, man hört es nicht, weil irgendwie Text oder Musik drüber gelegt ist, ich glaube am Ende. Mhm. Das ist für mich Wonder Woman. Mhm. So eine Person, zu der andere aufsehen können. Mhm. Und ich weiß gar nicht, wer sagt das denn irgendwann? Irgendwas passiert, ich weiß nicht, dann sagt sie, I'm a believer. Mhm. Und das ist das, was Wonder Woman ausmacht, was auch das am Ende so was unter dem Strich von dem ersten Wonder Woman Film übrig bleibt. I believe in love. Und das ist, glaube ich, das, was Wonder Woman in diesem Film auch ganz, ganz toll macht. Und für mich am Ende dieses Film ist immer noch so das Licht am Ende des Tunnels oder diese dunklen DCEUs gewesen. Also ich bin froh, dass der Film in diese Richtung gegangen ist, in die er gegangen ist, dass es witzig sein durfte. Mhm. Nicht nur Dark und Broody, wie es jetzt die bisherigen Filme gewesen sind. Es gab in Suicide Squad eine wirklich gute Szene und der Rest war einfach scheiße. Und Wonder Woman ausgenommen, ist das hier wirklich einer der stärkeren DC-Filme, was leider nicht besonders viel heißt. Mhm. Das ist ärgerlich. Und ich habe 3 Sterne bei Letterboxd vergeben eben. Ich werde gleich nochmal auf 2, 2,5 runterkorrigieren, weil ich dann doch noch ein paar Sachen zu bemängeln habe mehr. Die Darstellung von Steppenwolf ist ein Problem. Also einerseits möchte man Jack Kirby Tribut zollen, indem man seine Figuren benutzt, die der Stützpfeiler des aktuellen DC-Comic-Universums ist. Und dann kopiert man HR Giger und macht eben so ein Set-Design und das ist einfach scheiße und ich kann das nicht anders beschreiben. Ich will da auch nicht diplomatisch sein oder sagen, es ist eine Adaption. Das ist nicht die Fourth World. Am Ende gibt es dick eine Einblendung Fourth World bei Jack Kirby und das ist nicht das, was Jack Kirby gemacht hat. Nichts von dem, was hier an Fourth World dargestellt worden. Am ehesten noch die Parademons, aber die sind halt auch nicht schwarz. Mhm. Die sind gelb-grün in den Comics. Nichts davon sieht so aus, wie es in diesem Film dargestellt worden ist. Weder Steppenwolf noch die Architektur. Das sind keine Kristalle und keine grünen Ranken, sondern das ist es ist einfach anders. Und Thor Ragnarök hat das sehr gut hingekriegt, hat den Strich von Jack Kirby sehr gut getroffen und auch die Farbigkeit von Jack Kirby sehr gut getroffen und den Comics grundsätzlich. Und Justice League ist in seinem eigenen düsteren Ernsthaftigkeitssaft dann zumindest auf der Ebene dann doch wieder erstickt, möchte ich sagen. Und das ist, glaube ich, so für mich das, was am Ende übrig bleibt. Ich habe mich zum Teil, es war unterhaltsam, es war kein guter Film. Also das war auch eine Bottomline, die ich über die Woche gehört habe. Unterhaltsam, aber kein guter Film. Mhm. Und da gebe ich einen Daumen hoch, weil exakt das ist es. Es ist unterhaltsam. Ja. Es gibt Dinge, für die es sich lohnt, den Film zu gucken. Mhm. Momente, die einem tatsächlich so ein bisschen Hoffnung bescheren, dass es danach besser werden wird. Und auch Wonder Woman war schon dieser Hoffnungsschimmer. Und ich meine, Wonder Woman mit einem man kann über Rotten Tomatoes sagen, was man möchte. Oder ne, jeder darf da auch das Scheiße finden und das nicht gut heißen, was die da machen. Aber es ist irgendwo ein Stück weit ein Barometer, ein Stimmungsbarometer. Und wenn Wonder Woman da am Ende des Tages mit 92% rausgeht und Justice League steht auch irgendwo gerade bei einem hohen 20er-Wert oder sowas. Also das ist, sinkt auch immer, je mehr Reviews reinkommen. Die sind gestartet bei 43, das war der Einstiegswert und die sinkt der Wert. Das ist in jedem Fall ist das ein Stimmungsbarometer und das heißt, dass 92% im Falle von Wonder Woman den Film gut fanden und wenn du innerhalb dieser 92% Überschneidung hast, ne, diese Überschneidung kannst du aber auch haben bei 28%. Das bei den Leuten, diesen 28%, die das gut gefunden haben, auch Leute findest, die den gleichen Geschmack haben wie du. Ja. Deswegen muss man Rotten Tomato auch anders lesen als nur als eine Prozentangabe. Mhm. Das ist keine Leistungsbewertung. Mhm. Nicht der Film ist zu 28% gut, sondern 28 Reviews haben den als positiv eingestimmt. Oder 28% der Reviews haben ihn als positiv eingestimmt. Und vielleicht ist da jemand dabei, der exakt den gleichen Geschmack hat wie du. Mhm. So. Und das ist also trotz alledem irgendwo ein Großteil der Leute hat es eben nicht gefallen. Und dann ist die Chance einfach größer, dass einer dabei ist, dem es nicht gefallen hat, der meinen Geschmack. Mhm. Muss man für sich selber austarieren, aber ich finde es halt eben wichtig, da auch nochmal ein Auge drauf zu haben. Es muss auch was bedeuten, dass das in irgendeiner Weise so am Ende des Tages dann auch bewertet worden ist. Und ich habe eben bei Letterboxd geguckt, da liegt die durchschnittliche Bewertung bei 3. Das ist also auch durchaus ein mittlerer Wert, heißt absolut Durchschnitt. Und Zeit ist, die Zeit für den Podcast, den wir heute eingeplant haben, heute Nacht noch, ist vorbei an dem Punkt. Hast du noch irgendwas komplett Wichtiges vergessen, oder? Nee. Also ich habe mich sehr über den Green Lantern-Moment gefreut in dieser Rückblende. Ich hatte einen ganz kleinen Augenblick an Power Rangers Flashback, weil es da auch diese Rückblendenszene gab und man nochmal irgendwie so einen Glimpse in ein größeres Universum bekam. Ich hoffe da auf mehr. Ich hoffe, dass es vielleicht nochmal einen schönen Green Lantern-Film geben wird. Angekündigt ist er, glaube ich, für 2020, aber die haben noch kein Casting, also von daher. Okay. Die haben jetzt gerade das Shazam-Casting bekannt gegeben, also momentan sind sie wahrscheinlich sehr kurzfristig damit, ja. Ansonsten hoffe ich, dass, sagen wir mal, DC weiter in die Richtung geht, die sie jetzt so ein bisschen eingeschlagen haben, gerade im ersten und letzten Drittel dieses Films und vor allem die Richtung, die sie bei Wonder Woman eingeschlagen haben, weil das was ist, was ich sehen möchte. Und vielleicht lernen sie ja draus. Ja, vielleicht war das wirklich so der eine Schritt in die richtige Richtung. Für mich war es wichtig zu sehen, dass es besser geht, dass es anders geht. Und ja, es gab viele Überschneidungen mit Marvel-Filmen und viele Szenen. Ich habe auch irgendwo mal einen Tweet gelesen, die Story wäre zusammengeklaut. Es gibt so diesen einen Flash-Moment, wo er in Zeitlupe irgendwas macht. Ja, dann ist das halt geklaut von Quicksilver. Happy Birthday. In dem Moment funktioniert die Szene aber. Ja. So, dann ist das halt so. Und er macht jetzt auch nicht die gleiche Nummer, also dass er 10.000 Dinge verändert, aber er schubt Wonder Woman ihr Schwert zu, wo klar ist, okay, sie hätte es ohne ihn nicht mehr greifen können. Und das ist keine, ich ziehe jemandem die Unterhose runter und die Cappy falsch rum auf, Moment, wie sie es in den X-Men-Filmen jetzt zweimal gemacht haben. Ja. Und beim zweiten Mal war es auch schon nicht mehr witzig. Ja. Das waren noch zwei, waren schon noch zwei verschiedene Szenen, auch wenn sie ähnlich inszeniert gewesen sind. Ja. Was mir noch einfällt, was ich noch sagen wollte, zu dieser Szene, als Superman mit Lois Lane auf diese Farm zurückfliegt, das war für mich so ein bisschen ein Moment wie zwischen Hulk und der Black Widow. ja, die ihn dann wieder runterholt. Also so, für mich wirkt es, als wäre die Szene so angelegt und ich dachte so, Moment, wenn jemand Superman so runterholen muss von dem Ego-Trip, wie man den Hulk runterholen muss von seinem Wut-Trip, ist irgendwas mit Superman nicht in Ordnung. Also das war so ein bisschen, wo ich dachte, Ich hatte witzigerweise in der Sekunde, wo Wonder Woman oder Diana Prince mit Cyborg redet auf der Straße, so eine sehr starke Erinnerung an die Fantastic Four Filme, wenn Ben Grimm in Hut und Mantel über die Straße läuft. Yeah. Das war so auch so ein, das war aber auch eher so ein not necessary. Nee, also es waren so ein paar Sachen drin, wo ich dachte, keine Ahnung, ob sie es wirklich geklaut haben bei Marvel oder ob sie sich das selber, man kann es ja nicht mehr nachvollziehen am Ende, aber ich dachte so. Man hat die ganze Zeit latent das Gefühl, es ist schon mal irgendwann da gewesen. Mhm. Und das wird man einfach bis zum Ende auch nicht los. Mhm. Bis zum Ende nicht mehr. Die Post-Credit-Szene. Oh. Ich hatte ja am Anfang gesagt. Ich kann mich bloß noch an eine erinnern. Ich hatte ja am Anfang gesagt, dass dieses Geschwindigkeitsding zwischen Superman und Barry Allen, was ja im Film nochmal wieder aufgegriffen wird später auch, sehr viel Potenzial gehabt hätte, um das eben über mehrere Filme auch auszuweiten. Und die versauen sich, indem sie dieses Rennen zwischen, also ein sehr klassisches Rennen, was ich eben schon mal erwähnt hatte, zwischen Superman und Barry Allen, das lassen sie einfach mal am Ende des Filmes passieren. Mhm. Und nehmen sich das damit eben für spätere Filme. Damit ist diese Rivalität, weil das wird ja irgendwann mal geklärt werden. Mhm. Für mich war das so ein bisschen, hatte ich das Gefühl, na, wir wissen nicht, ob wir so weit noch kommen. Wir handeln das nochmal schnell ab, damit wir das wenigstens reingebracht haben und so ein paar Fanboys, die sich an die Comics erinnern, zufrieden sind. So nach dem Motto, wir wissen nicht, ob wir noch genug Filme machen, dass wir das da noch ausreichend einbauen können. So wirkt das auf mich. Ja. Man traut sich selber nicht mehr zu langfristig zu erzählen. Und das ist echt beschämend. Dann gab es im Vorfeld, und das ist dann so die letzte Post-Credit-Szene, das hatte Ben Affleck, da hatte Ben Affleck für gesorgt, den Darsteller vorzustellen, der Deathstroke im Justice League-Film spielen sollte. Ah ja, okay. Das war im Vorfeld, das war lange, also bevor andere Sachen bekannt gewesen sind, war klar, dass Deathstroke vorkommen würde und wer der Schauspieler ist. Und dann gab es irgendwann die Meldung, dass der Schauspieler selber sich nicht mehr sicher gewesen ist, ob er in dem Film jetzt noch vorkommt oder nicht. Wo ich so dachte, ist er auch contemplating? Und da habe ich gedacht, okay, dann haben sie die Szene eben rausgeschnitten, weil der kam eben aus diesem Jet raus, mit dem die auch, das war diese Red Fox, mit dem sie unterwegs gewesen sind. Es war so eine Szene, die hätte Ben Affleck geleakt, selber am Rechner abgefilmt und dann eben bei Twitter hochgeschoben. Und so nach dem Motto, ja, Deathstroke als einer der Gegner im Film. Und der Schauspieler muss dann wirklich selber gesagt haben, na, ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob ich in dem Film vorkomme oder nicht. Ich weiß das nicht. War so ein Gerücht, okay, haben sie Deathstroke rausgeschnitten. Und ja, er ist im Film. Ich weiß nicht, ob es derselbe Schauspieler ist oder nicht. Ich habe nicht so drauf geachtet. Und irgendwie sollen dann, also die Gefangenen im Gefängnis sollen irgendwie rausgeführt werden. Dann steht da in der Ecke einer mit Glatze und der so vor sich hinkichert. Und dann Luther, hier raus aus der Zelle, bla bla bla, bla, dreht er sich um, dann ist das gar nicht Luther, sondern irgendein anderer Typ. Und Luther sitzt aber irgendwo auf einer Yacht und empfängt eben Deathstroke und sagt, na, wenn die eine Liga aufmachen, möchten wir das auch. Und das ist so die Gründung der Legion of Doom, gehe ich ganz fest von aus. Lex Luther, der sich so seine Schurken zusammenbastelt. Und da werden wir wahrscheinlich noch mal ein paar Figuren aus Suicide Squad wiedersehen. Je nachdem, DC überstürzt sich ja gerade mit Ankündigungen, was Filme angeht. Und naja, mal gucken, ob sie das alles zustande kriegen oder nicht. Ja, und ich finde es halt, also, was du auch sagst, diese zu frühe Auflösung dieses Wettrennens von Flash und Superman, fand ich schade, weil ich auch gedacht habe, so irgendwie, es war angedeutet im Film, einmal in dieser Superman wacht auf und prügelt sich mit allen Szene und dann nochmal in dieser wir retten die Zivilisten-Szene. Das hätte man super schön ausbauen können. Das hätte man für die Charakterentwicklung nutzen können, etc. pp. Es verpufft. Es ist verpufft. Als Gag verpufft. Und das ist einfach doof und schade. Und man hätte daraus genauso eine Nummer machen können wie mit Thor und Hulk, die sich über die Filme immer so ein bisschen in so einem wohlwollenden Strongest Menschen. Avenger. Genau. Und das ist ja in Thor Ragnarök auch schön ins Finale gekommen. Man vergibt sich da einfach eine Chance irgendwo ein Stück weit. Und das ist so ärgerlich. Ja, und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen, vielleicht kranken daran auch die Filme. Ich habe den Eindruck, dass die sich ihren eigenen Filmen nichts mehr zutrauen. Ja, habe ich ja eben auch gesagt. Und sich selber eben auch nicht mehr trauen, dass sie so lange durchhalten und den Atem haben und Ideen haben, auch um Filme noch zu machen, in denen man sowas noch ausbauen könnte. Wo ich sage, es gibt doch eigentlich genug Comicvorlagen, aus denen man sich Ideen holen könnte. Die arbeiten ja irgendwann auf ein Ziel hinaus. Und ich meine, der erste Flash-Film, der jetzt demnächst kommen soll, heißt schon Flashpoint. Und Flashpoint war vor ein paar Jahren eben Comic-Event, der das ganze DC-Universum neu gestartet hat. Und jetzt gibt es eben auch schon die Überlegung, Gerüchte und Theorien, dass das jetzt mit dem DC-Universum, dem Film-Universum auch schon passieren soll. Und irgendwie ist Jake Gyllenhaal für eine Rolle im Gespräch und der soll wohl dann die Nachfolge von Ben Affleck antreten. Irgendwas passiert da gerade. Ich habe es aus Gründen von Spoilern und sowas mir jetzt nicht angeguckt in den letzten Tagen. Aber warum man darüber nachdenkt, wie Jake Gyllenhaal mit einer Batman-Maske wieder aussehen könnte, ich muss mich dann auch mal reinlesen, weil die News sind jetzt wirklich 1, 2, 3 Tage alt, also so lange wird ja erst darüber diskutiert. Also das könnte man am besten wirklich, also wenn man Batman behalten möchte, genauso wie man ja Wolverine eventuell nochmal wieder in die X-Men-Filme holen möchte, aber Hugh Jackman eben gesagt hat, er hat keinen Bock mehr auf die Rolle, sondern muss man ja auch neu besetzen. Und wenn Ben Affleck, der sich jetzt ja inzwischen wieder relativ sicher ist, dass er die Rolle weiterspielen möchte, also mit Contemplating ist er jetzt fertig, irgendwann wird er ausgetauscht. Der ist halt auch alt und der hat diese Batman-Rolle jetzt ja auch schon seit 20 Jahren in diesem Universum und keine Ahnung. Ja. Egal. Wir werden sehen. Das soll es dafür gewesen sein. Ich gehe jetzt auf jeden Fall meine Letterboxd-Bewertung nochmal um einen halben Stern nach unten korrigieren. Aber dafür, dass ich Suicide Squad mit einem halben Stern bewerten würde, ist das eine absolute Steigerung. Ist das eine absolute Steigerung? 2,5 Sterne für den Film. Ja. Gut. Das soll es gewesen sein. Gute Nacht und auf wieder Nerd. Tschüss. War die denn? Wo sollte die eigentlich? Was war das? Dieses Brett? Ne, ein Laptop. Die war noch ein Laptop hinter mir. Du hast meinen Computer kaputt gemacht. Komm, du hast meinen auch schon mal runtergeschmissen. Das wusste ich nicht. Ich wusste, ich krieg das nochmal zu.